Michael Taraba ist in der vierten Ausgabe des ÖBF-Podcasts Letters from the Future mein Gesprächspartner. Wir sprechen über die Tätigkeiten beim ÖBF, dem Stratosphärenballon Passepartout und die Experimente, die im Zuge eines Stratosphärenballonstarts durchgeführt werden. Ich wünsche gute Unterhaltung. Hallo Michael, stell dich einmal kurz vor, also einmal etwas zu deiner Person und was so dein Zugang zum österreichischen Weltraumforum ist. Ja, mein Name ist Michael Taraba. Ich bin als Brotberuf quasi eine Mischung als Physiker und EDV-Techniker an der Universität Wien und der Fakultät für Physik. Mein Zugang zum österreichischen Weltraumforum, würde ich mal sagen, ist Interesse am Weltraum. Und da es sonst eigentlich in Österreich keinerlei anderen Organisationen gibt, die mir zusagen. Warst du schon zuvor an Weltraum und Forschung interessiert? Ja, ich war schon immer an Weltraum und Forschung interessiert. Aber eigentlich erst durch das ÖWF bin ich so richtig dazu gekommen. Okay, also das war so dein Einstieg in dieses Metier. Du befasst dich mit den Stratosphärenballonen. Kannst du da mal ein bisschen näher erklären, was genau so ein Stratosphärenballon ist, wie dieser so aufgebaut ist? Naja, wie der Name schon sagt, ein Stratosphärenballon fliegt in die Stratosphäre. Das ist die etwas höhere Schicht der Atmosphäre. Wir haben unten einmal die Troposphäre, das ist da, wo wir leben, wo sich das ganze Wettergeschehen abspielt. Dann darüber ist die Tropopause und darüber fängt die Stratosphäre an. Im Schnitt zwischen 12 und 16 Kilometer Höhe fängt die Stratosphäre an. Die geht weiter rauf bis, ist auch schwer zu sagen, weil das auf der Erde unterschiedlich ist, geht so bis 60 Kilometer Höhe im Durchschnitt. Und so hoch schaffen wir es allerdings nicht. Die Stratosphärenballone vom ÖWF, wir schaffen gerade mal so zwischen 35 und 40 Kilometer Höhe. Das ist nichts anderes als ein großer Wetterballon. So groß, dass die Ballonhülle allein, dieser Latex, circa 3 Kilo wiegt. Es gibt natürlich auch kleinere Ballone wie 2 Kilo. Die im Vergleich dazu, die meteorologischen Ballone sind 1500 Gramm Ballone. Also die sind deutlich kleiner als unsere Ballone. Die brauchen allerdings auch nicht so eine schwere Masse in die Stratosphäre bringen wie wir. Also wir starten mit einer zusätzlichen Payload von ungefähr 1 bis 2,5 Kilogramm und können das, wie gesagt, so auf im Schnitt auf 35 Kilometer Höhe bringen. Ist das eine etwas spezielle, also natürlich wird es eine speziellere Konstruktion sein, aber wie ist das dann aufgebaut? Also zuerst der Ballon und drunter eine kleine Kiste mit den Instrumenten? Ja, es ist im vereinfacht gesagt, ja. Also um noch am Ballon, auf die Ballonhülle zurückzukommen, das ist nichts anderes als ein großer Luftballon, ja. Aber ein normaler Luftballon wiegt hier vielleicht ein paar Gramm, ja, und unsere Ballonhülle wiegt eben bis 3000 Gramm. Das ist ein weißes, festes Latex auf der Erdoberfläche. Das hat ungefähr, das wird mit Helium, wird diese Ballonhülle gefüllt, hat auf der Erdoberfläche ungefähr 2 Meter Durchmesser. Und das Helium ist ja viel leichter als Luft. Das heißt, der Ballon hat einen Auftrieb und dadurch dehnt sich das Helium in diesen Ballon aus. Das heißt, der Ballon wird immer größer, je höher er raufkommt und hat dann in 35, 40 Kilometer Höhe ungefähr einen Durchmesser von 13 Meter. Das ist eine ungeheure Kubikmeteranzahl von über 1300 Kubikmeter, also ich würde mal sagen, da passen locker 4, 5 Einfamilienhäuser rein. Und mit dieser Größe zerplatzt er dann. An dem Ballon selbst unten hängt ein Seil dran, Dieses Seil ist eine ganz leichte Rebschnur, die man vom Wandern, vom Bergsteigen kennt. Das ist eine dünne 3 oder 4 mm Rebschnur. Daran hängt dann ein Radarreflektor. Das ist nichts anderes als ein metallisierter Karton, ja, von ungefähr 30, 40 cm Kantenlänge, ein Würfel im Prinzip. Über diesen Würfel ist ein Fallschirm aufgespannt. Das heißt, der Fallschirm ist beim Start schon aufgespannt. Dadurch kann es auch nach dem Zerplatzen des Ballons keine Probleme mit verwickelten Leinen geben. An diesem Fallschirm unten, also an diesem Radarreflektor, sind noch ungefähr 10 Meter Rebschnur dran und an den 10 Metern unten hängt dann unsere Nutzlast. Du hast gesagt, 1 bis 2,5 Kilo an Last könnt ihr transportieren. Welche Geräte bringt ihr dabei unter? Also standardmäßig ist natürlich immer dabei unsere Funkausrüstung. Das heißt, wir funken permanent unsere Position und die Höhe zur Bodenstation. Das heißt, wir wissen zu jeder Zeit, wo und wie hoch sich der Ballon befindet. Es gibt einen Bordcomputer, der alles, was wir wollen, machen kann. Das heißt, er kann Sensoren steuern, er kann Dinge aus- und einschalten. Es gibt Sensoren natürlich, ja, Umweltsensoren, also wie Druck-, Temperatursensoren, Luftfeuchtigkeit, Ultraviolettstrahlung. Es ist manchmal ein Geigerzähler mit an Bord, der die Radioaktivität misst. Das ist Standardausrüstung im Prinzip. Ja. Und zusätzlich können wir dann noch Experimente mit draufnehmen, beziehungsweise andere Hardware, um sie einfach in diesen Höhen zu evaluieren. Ja. Also zum Beispiel besteht die Möglichkeit, einen Pico oder Nanosat, also einen typischen Cube oder TubeSat mit draufzunehmen, um zu schauen, ob der in diesen großen Höhen funktioniert, bevor er quasi mit der Rakete dann ins All geschossen wird. Und an Experimenten gibt es natürlich verschiedenste Art von Experimenten. Entweder Experimenten mit der Atmosphäre. Das heißt, wir sagen, die Umweltbedingungen da oben sind so interessant, wir müssen unbedingt ein Experiment machen mit der Atmosphäre da oben. Zum Beispiel, wir suchen Mikrolebewesen, Kleinstlebewesen, Viren, Sporen und dergleichen in diesen großen Höhen. Das wurde im Prinzip noch nicht wirklich gemacht. Da sind wir gerade dabei, solche Air-Sampler, so Luftsammler zu entwickeln, um sie mit draufzunehmen. Oder wir sagen, wir schicken ein Experiment mit und sagen, also die Umweltbedingungen sind so interessant für dieses Experiment, das können wir nur dort oben machen. Also UV-Strahlung, Radioaktivität, Kälte, Hitze, kleiner Druck, keine Luftfeuchtigkeit und so weiter. Also da gibt es diese zwei Ansätze, diesen technischen Ansatz, wo man sagt, ich benutze die Atmosphäre, um was zu tun. Und das zweite ist, mich interessiert die Atmosphäre an sich. Was unterscheidet die oberen Atmosphärenschichten von erdnahen Bereichen? Kannst du da vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen? Also die Zusammensetzung der Atmosphäre an sich, ja, ist bis ungefähr 80, 90 Kilometer Höhe die gleiche. Das heißt, die prozentuelle Zusammensetzung der Atmosphäre auf Bodenniveau und auf 35 Kilometer Höhe ist komplett die gleiche. Das heißt, wir befinden uns in der sogenannten Homosphäre. Das ist eine ganz grobe Unterteilung, ja. Und darüber wäre die Heterosphäre. Bei der Heterosphäre darüber, über so 80 Kilometer Höhe, fangen die einzelnen Moleküle an, sich zu entmischen. Alles, was darunter ist, ist ein homogenes Gemisch, genau im selben prozentuellen Anteil wie an der Erdoberfläche. Der einzige Unterschied ist der wirklich geringe Druck von, ich sage mal, bis zu 3 bis 1 Millibar runter, wobei wir auf der Erdoberfläche im Schnitt 1000 Millibar haben. Dieser geringe Druck hat natürlich sehr viele Einflüsse auf andere physikalische Parameter da oben, wie zum Beispiel die Temperatur. Also Temperatur messen kann ich da oben schon sehr schlecht, weil quasi zu wenig Moleküle da sind, damit Wärmeleitung zustande kommt. Das heißt, im Prinzip ist mein ganzer Temperaturbegriff da oben ist schon auf Strahlung ausgelegt. Das heißt, auf der Oberfläche der Kapsel, die der Sonne ausgesetzt ist, habe ich es warm. Das heißt, die Sonne bestrahlt mir meinen Sensor oben, ja, und der Sensor kann die Wärme nicht mehr abgeben in die Umgebungsluft, weil sie zu dünn ist. Da wird es warm. Und an der Unterseite der Kapsel im Schatten, ja, ist es viel kühler. Ja. Also es sind ähnliche Verhältnisse wie im LEO, also im Low Earth Orbit, also schon im Weltraum, ja, wie es auch die ISS ausgesetzt ist. Das heißt, ich muss da oben wirklich Sorge tragen, dass ich entweder die Wärme behalte, die ich habe, damit mir unsere Geräte nicht ausfrieren, beziehungsweise dass ich auch Wärme abgeben kann, wenn ich zu viel Wärme da oben produziere. Das heißt, ihr müsst die Geräte auch eben auch entsprechend anpassen, wie man es auch dann zum Beispiel bei Satelliten macht, die der Sonne zugewandt sind, dass da zum Beispiel Wärmetauscher oder die Wärme abgegeben wird in Bereiche, wo es nicht zu sehr geheizt werden sollten. Ja, das ist richtig. Wobei ich sagen muss, dass wir uns mittlerweile von unserer Instrumentenentwicklung in Richtung von Kleinsatelliten hinbewegen. Das heißt, wir haben eine ganz geringe Verlustleistung da oben. Wir produzieren fast keine Wärme. Also wir haben da wenige Watt, die da nur produziert werden. Und diese wenigen Watt kann natürlich das bisschen Luft, was da nach oben ist, schon noch abführen. Also wir haben Glück, dass wir keine Wärmetauscher brauchen, um Wärme abzuführen. Das geht sich gerade noch aus bei uns. Was ist noch der Unterschied? Der Unterschied ist natürlich, wettermäßig spielt sich alles unter 16 Kilometer ab, in der sogenannten Troposphäre, wie ich schon gesagt habe. Das ist da oben quasi nicht vorhanden. Ja? Also ob das jetzt herunten Wind geht, ob Wolken sind oder nicht, ist da oben komplett irrelevant. Alle Wolken sind unter uns. Die können nur bis maximal 16 Kilometer rauf. Da gibt es ein paar kleine Ausnahmen, wie diese Perlmuttwolken. Aber das ist im Prinzip schon wirklich die Ausnahme. Ja? Wir haben keinerlei Luftfeuchtigkeit da oben. Also alles über 12, 13, 14, 15 Kilometer ist quasi 0% Luftfeuchtigkeit, weil die Luft, also die Feuchtigkeit ist ausgefroren, ja, und sinkt zu Boden quasi. Die gibt es da oben nicht. Was ein sehr großer Unterschied ist, ist natürlich die radioaktive Strahlung, also die kosmische Strahlung. Die ist da oben wirklich enorm hoch, in 30, 35 Kilometer Höhe. Ich befinde mich gerade im Durchfliegen der Ozonschicht in diesen Höhen. Ja. Das heißt, auch die ultraviolette Strahlung ist sehr, sehr, sehr hoch da oben. Das darf man nicht vergessen, das merken wir immer wieder bei unseren Geräten, wie sie wirklich vom Ultraviolettlicht, also die Gehäuse wirklich angegriffen werden. Der Lebensraum da oben ist eher sehr, sehr, sehr feindlich. Also wir könnten da oben aber wirklich nur Sekunden überleben, solange man die Luft anhalten kann, dann ist vorbei. Wir sind schon im Near Space, also wir sind quasi schon also in Richtung Weltraum unterwegs von den physikalischen Gegebenheiten. Logisch, der Weltraum ist noch extremer, das ist ganz klar, aber wir haben in 35 Kilometer Höhe haben wir quasi 99% der Luft der gesamten Atmosphäre schon unter uns. Du hast vorhin erwähnt, der Ballon platzt und er hat einen kleinen Fallschirm dabei. Ja. Dann landet die ganze Gerätschaft wahrscheinlich oder hoffentlich oder so sollte es sein in der Nähe des Startpunktes. Oder gibt es extreme Abweichungen? Naja, das hängt immer von den Wetterverhältnissen ab, wobei ich jetzt Wetterverhältnisse sehr weit streue, auch von den Höhenwinden, die da oben herrschen. Ja. Also wir hatten Ballonstart in Graz, Lustbühl, wo der Ballon auf der Teichalm gelandet ist. Das ist ein paar Kilometer weg von dort. Ja. Und wir hatten Ballonstart in Graz, wo wir bis fast Brünn gefahren sind, ja, um den Ballon zu recovern. Also da hängt es wirklich immer ab von den Höhenwinden, die gerade da sind. Die sind aber unabhängig vom Wetter, das wir hier unten auf der Erdoberfläche kennen. Ja? Also es kann hier unten ein strahlend schöner, windstiller Tag sein und in 20 Kilometer Höhe schaut es komplett anders aus. Das heißt, dass die Kapsel, nachdem der Ballon zerplatzt ist, an diesem Fallschirm in der Nähe des Startortes landet, ist in Österreich eher ja, ein Glücksfall, würde ich mal sagen. Und ihr findet das Gerät dann wahrscheinlich mit Ort und GPS und einer SIM-Karte, die die Position versendet, oder wie macht ihr auf die Suche? So haben wir das früher gemacht. Früher hatten wir quasi man muss dazu sagen, natürlich, ja, die Funksignale, wenn die Kapsel gelandet ist, die Funksignale erreichen uns nicht mehr. Ja? Also wir sind im Frequenzbereich, wo wir quasi eine freie Sicht brauchen. Also wir sind so in den Radiofrequenzen, so mit 145 Megahertz herum. Und wir brauchen eine freie Sicht. Das heißt, wenn die Kapsel unter dem Horizont landet, das macht sie immer, weil es ist immer irgendein Hügel dazwischen, können wir sie auf der Bodenstation nicht mehr empfangen. Das heißt, früher hatten wir so gemacht, früher hatten wir quasi ein kleines Handy mit an Bord und dieses Handy hat sich eingeloggt, GSM-mäßig, und hat dann die Position versandt, wo das liegt. Das hatte einen großen Nachteil. Es gibt immer noch sehr große Bereiche, gerade in den Alpen oder zum Beispiel auch auf der Deichalm, ja, wo null Handyempfang ist. Und wir sind dann umgestiegen zu einem satellitengestützten System. Da wird die GPS-Position über den Satelliten ins Netzwerk geschickt und wir können auf einer Webseite quasi schauen, wo sich das befindet. Das hat den Vorteil, ein Satellit fliegt immer drüber, egal wo ich lande. Das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum hat ein Studentenprojekt, also das REXUS-BEXUS-Projekt. Die arbeiten da mit Universitäten und Studenten zusammen. Wie kooperiert das Österreichische Weltraumforum bei den Stratosphärenballonstarts? Im Prinzip sehr, sehr wenig. Ja. Wir haben natürlich Kenntnis vom REXUS-BEXUS, wir waren auch dort. Ich war selbst bei der DLR, habe mir das dort selbst angesehen, habe mit den Leuten dort gesprochen. Im Prinzip könnten wir, wenn wir interessante Experimente haben, könnten wir bei REXUS-BEXUS, also bei BEXUS, REXUS ist ja die Raketengeschichte, bei BEXUS natürlich mitmachen mit dem Experiment. Der große Nachteil ist, wir haben mit dem Ballonstart dort überhaupt nichts zu tun. Das ist nichts anderes als ein Transportsystem. Eine Organisation erfindet ein Experiment, schickt es dorthin, wenn das Experiment gut ist, wird es genommen, dann kann es dort mitfliegen. Sind ganz andere Ballone, sind Zero-Pressure-Ballone, sind Folienballone, wirklich sehr, sehr große Ballone, die, so wie der Felix Baumgartner gehabt hat, so in der Größe, die können ein paar hundert Kilo mitnehmen, auch so auf 30, 32, 33 Kilometer Höhe. Und können natürlich viel länger oben bleiben. Der große Nachteil ist bei dem REXUS-BEXUS, es ist ein Projekt mit sehr langer Vorlaufzeit. Es gibt ganz wenige Starts im Jahr. Es gibt fix festgesetzte Termine. Man muss einmal dort reinkommen, auch wenn das Experiment noch so klein ist. Ja. Es ist nicht einfach, weil natürlich sehr, sehr viele Experimente mitfliegen wollen dort. Ja. Wir sind viel, viel, viel kleiner als BEXUS logischerweise. Wir haben auch nicht so viel Geld zur Verfügung. Ja. Und wir haben den großen Vorteil, wir können binnen, wenn es sein muss, 14 Tagen sofort starten. Wir können das Experiment am nächsten Tag wiederholen. Wir können zweimal am Tag starten. Der Nachteil ist, die maximale Experimentmasse, die wir mitnehmen können, sind 1200 Gramm. Mehr schaffen wir einfach nicht, weil wir brauchen unsere Grundinstrumentierung sozusagen, die hat schon fast einmal so 900 Gramm. Das brauchen wir, damit wir alle Messdaten runterbekommen. Und das heißt, wir haben dann einfach keine 300 Kilo mehr für Experimente frei. Wir haben gerade mal so, ich sag mal, 1200 Gramm, um ein Experiment auf 35 Kilometer Höhe zu bringen. Der große Vorteil ist, ich kann überall starten, quasi theoretisch auf jedem Parkplatz, wenn ich Startgenehmigung habe. Ja, ich brauche nicht viel Platz, es geht rasend schnell, es ist billig. Natürlich, ja. Und wie gesagt, ich kann, wenn ein Experiment, wenn ich das wiederholen muss, kann ich am selben Tag einen zweiten Ballon starten. Das können die bei Pegasus nicht. Ja. Bei Pegasus haben eine irre Vorlaufzeit. Es kostet nicht irre viel Geld. Die brauchen Millionen Liter Helium. Ja. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen gerade einmal 5 Kubikmeter. Wie ist eure Zusammenarbeit mit österreichischen Universitäten? Ja, also wir haben eine, also im Prinzip sind bei uns, ist die Universität Wien ist beteiligt, ein bisschen die Universität Innsbruck, das Institut für Ökologie mit der Birgit Sattler ist beteiligt. Wir suchen gemeinsam quasi nach Mikroorganismen in der Stratosphäre. Das ist auch so ein Punkt, wo wir, glaube ich, in einer Nische sitzen. Das wurde zwar sehr oft probiert mit Pegasus. Das Pegasus-System ist einfach zu groß. Ich kann nicht die gesamte Gerätschaft am Boden sterilisieren. Ich muss die sterilisieren, weil sonst finde ich zwar Mikroorganismen da oben, ja, aber es sind vielleicht die, die ich mit draufgenommen habe. Also Pegasus ist einfach zu groß, um diese Dinge zu machen. Und mit der Universität Innsbruck probieren wir das Ganze im Kleinen zu machen. Haben wir auch schon zwei R-Sampler-Starts hinter uns. Wobei wir jetzt einmal festgestellt haben, ja, das kann funktionieren. Also wir haben bewiesen, dass es funktioniert, aber wir haben allerdings noch keine Messwerte. Mit Graz, mit der TU Graz könnte es sein, dass wir eine kleine Zusammenarbeit jetzt im Moment gerade besprechen. Wir haben mit dem Institut für Weltraumforschung der Akademie der Wissenschaft in Graz-Lustbühl natürlich eine Zusammenarbeit. Sie stellen uns dort die Räumlichkeiten zur Verfügung für unsere Bodenstation und natürlich den Startplatz am Lustbühl oben. Und wie viele Starts hattet ihr jetzt bisher mit den Ballonen? Wir haben jetzt, glaube ich, 12 Starts. 12 Starts. 12 Starts. Und startet ihr immer von Graz aus oder machst du es, wie du gesagt hast, da ihr relativ flexibel seid, auch Starts von anderen Positionen weg? Also es ist so, dass wir die meisten Starts haben wir bis jetzt, also eigentlich bis auf 2 haben wir alle Starts aus Graz gemacht. Ja. Graz liegt einfach komplett ideal. Ja. Das heißt, die Chance, dass die Ballonkapsel wieder in Österreich runterkommt, ist relativ groß. Also natürlich sind wir schon nach Ungarn gefahren und natürlich waren in Slowenien die Kapsel recovern, gar keine Frage, aber die Großteil der Starts kommen wieder in Österreich runter. Es liegt einfach total ideal. Wir hatten einen Start in Linz und wir hatten einen Start in der Nähe von Innsbruck. Sonst hatten wir jeden Start in Graz am Lustbühl. Das ist einfach komplett ideal dort. Wir haben die Räume, wir haben wirkliche Räume, wir haben Internetanschluss, wir können uns dort bewegen. Ja. Die kennen uns dort. Ja. Wir bekommen quasi den Schlüssel für das Lustbühl-Observatorium und wir können dort ein Wochenende lang machen, was wir wollen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ja. Wir kennen uns dort aus, sie kennen uns, sie vertrauen uns. Also das ist ganz toll dort. Das klingt alles sehr spannend. Ich glaube, wir haben das jetzt auch relativ grob umrissen oder haben wir was vergessen, was erwähnenswert wäre? Ich glaube, ja, also ich würde sagen, wir haben unsere ersten Ballonstarts waren quasi diese Kapselstarts. Also wir haben alles, was wir gehabt haben, in eine Kapsel gemacht, gesteckt, gebaut. Wir haben also quasi rund ums Experiment oder rund um die technische Hardware, die wir mitschicken wollten, wie zum Beispiel ein Lineartransponder, einen echten Satellitenlineartransponder hatten wir mit einmal, haben wir rundherum unsere Kapsel gebaut. Und bei jedem Start eine neue Kapsel gebaut, weil nämlich die alte war genau zugeschnitten. Mittlerweile, Mittlerweile haben wir Passepartout Sherpa entwickelt. Sherpa, wie der Name schon sagt, ist ein Transportsystem sein, um eben genau Experimente und Hardware raufzutransportieren. Und ich kann jedes Mal die gleiche Sherpa-Kapsel benutzen. Und in der Sherpa-Kapsel sind quasi unsere Instrumente drinnen. Und weiter unten hängt das Modul drauf, das entweder die Hardware zur Evaluation enthält, beziehungsweise das Experiment. Also wir haben uns auch weiterentwickelt. Vielen Dank, Michael. Ich danke für das Gespräch. Gut, ich danke auch.